Der Besuch bei Scipio und das Gespräch mit Servilia schreckten Cicero nicht ab. Sie brachten ihn vielmehr zu der Überzeugung, dass er noch schneller als geplant vorgehen müsse. Am ersten Tag des Januars im 684. Jahr seit der Gründung Roms traten Pompeius und Crassus ihre Ämter als Konsuln an. Eine Woche später, am Morgen, als Cicero sein Vorhaben bekannt machen wollte, waren die drei Sizilier, Stenius, Heraclius und Epikrates, zum ersten Mal seit einem halben Jahr nicht heimlich zu Ciceros Haus gekommen. Zusammen mit Quintus und Lucius eskortierten sie Cicero den Hügel hinunter aufs Forum. Damals tagte der Gerichtshof für Erpressungen vor dem Tempel von Castor und Pollux, der sich vom Senatsgebäude aus gesehen genau am gegenüberliegenden Ende des Forums befand. Der für dieses Gericht zuständige neue Prätor war Acilius Glabrio, der Pompeius erstaunlich nahe stand. Erstaunlich sage ich deshalb, weil der junge Glabrio vom Diktator Sulla gezwungen worden war, sich von seiner damals schwangeren Frau scheiden zu lassen, damit Pompeius sie heiraten konnte. Als kurz darauf die unglückliche Emilia in Pompeius Haus im Kindbett starb, schickte Pompeius das Neugeborene, einen Sohn, zu seinem leiblichen Vater zurück. Der Junge war inzwischen 12 Jahre alt und Glabrios ganzer Stolz. Durch diese bizarre Begebenheit, so erzählte man sich, seien die beiden Männer nicht etwa Feinde, sondern Freunde geworden. Glabrios Stuhl war gerade auf der Plattform aufgestellt worden, die etwa auf halber Treppenhöhe entlang der Tempelvorderseite verlief, was bedeutete, dass das Gericht bereit war, die Arbeit aufzunehmen. Glabrio schaute überrascht, als er Cicero mit seinen Anhängern im Schlepptau auf sich zukommen sah. Viele neugierige Passanten blieben stehen und verfolgten das Schauspiel. Der Prätor wies seine Liktoren mit einer Handbewegung an, den Senator durchzulassen. Cicero stieg die Stufen hinauf und drehte sich zu den Zuschauern um. »Bürger Roms«, sagte er, »ich bin heute hierher gekommen, um mein Leben in den Dienst am römischen Volk zu stellen. Ich verkünde hiermit, dass ich mich um das Amt des Ädils von Rom bewerbe. Das tue ich nicht, weil ich nach persönlichem Ruhm strebe, sondern weil der Zustand unserer Republik es erfordert, dass sich ehrenhafte Männer für die Gerechtigkeit einsetzen. Ihr alle kennt mich, ihr wisst, woran ich glaube, ihr wisst, dass ich schon seit längerem ein wachsames Auge auf das Treiben gewisser aristokratischer Herren im Senat habe.« Zustimmendes Gemurmel war zu hören. »Hiermit verkünde ich meine Absicht, Gaius Verres für die schweren Verbrechen und Amtsvergehen, die er als Statthalter von Sizilien begangen hat, zur Rechenschaft zu ziehen.« Er streckte den Arm in die Luft und schwenkte das Schriftstück hin und her, was schließlich einige wenige zu einem gedämpften Bravo veranlasste. Die Menschen haben nun einmal ein kurzes Gedächtnis. Und der erste Wirbel um Verres lag bereits über ein Jahr zurück. Sollte er verurteilt werden, dann wird er nicht nur alles, was er gestohlen hat, ersetzen müssen, er wird auch alle seine Rechte als Bürger Roms verlieren. Exil oder Tod, zwischen nichts anderem wird er wählen müssen. Auf das Ergebnis setze ich alles, was ich habe, das Amt, um das ich mich bewerbe, die Hoffnungen auf meine Zukunft, meinen Ruf. Aber all das setze ich ein in der festen Überzeugung, dass das Recht sich durchsetzen wird. Dann drehte er sich um, ging die letzten Stufen zu dem höchst verwirrt dreinblickenden Glabrio hinauf und übergab ihm den Antrag auf Strafverfolgung. Der Prätor warf einen kurzen Blick auf das Papier und reichte es dann einem seiner Sekretäre. Er schüttelte Cicero die Hand und damit war die Angelegenheit zu Ende. Die Menge zerstreute sich und uns blieb nichts weiter zu tun, als wieder nach Hause zu gehen. Dort versuchten Quintus und Lucius, Cicero auf andere Gedanken zu bringen, indem sie ihm Verres und Hortensius Reaktion auf die Klageerhebung vorspielten. Der Sklave kommt abgehetzt aus dem Forum angelaufen, erzählt die Neuigkeit, Verres wird leichenblass, beruft sofort eine Krisensitzung ein. Es half alles nichts. »Sie wussten, was geschehen würde«, sagte er. »Sie haben schon einen Plan. Die Frage ist, was für einen? Vielleicht wissen Sie, dass unsere Beweise ziemlich dürftig sind. Vielleicht haben Sie Glabrio bestochen. Was ist es?« Noch vor Mittag hatte er die Antwort. Sie kam zugestellt durch einen von Glabrios Liktoren in Form einer Vorladung vom Gerichtshof für Erpressungen. Stirnrunzelnd nahm Cicero das Schreiben entgegen, überflog es und sagte dann leise, »Ah. Was ist?« fragte Lucius. »Das Gericht hat einen zweiten Antrag auf Strafverfolgung von Verres erhalten. Das ist unmöglich, sagte Quintus. Wer sollte noch Interesse daran haben? Ein Senator, antwortete Cicero, während er das Schreiben las. Cecilius Niger. Den kenne ich, sagte Stenius mit piepsender Stimme. In dem Jahr, bevor ich fliehen musste, war das Verres Quästor. Es gingen Gerüchte um, dass er und Verres sich wegen Geld gestritten hätten. Hortensius hat das Gericht davon unterrichtet, dass Verres keine Einwände habe gegen eine von Cecilius vertretene Anklage. Begründung: Cecilius wolle Wiedergutmachung erreichen, während ich anscheinend nur das Licht der Öffentlichkeit suche. Entsetzt schauten wir uns an. Die Arbeit von Monaten schien sich in Luft aufzulösen. Wirklich schlau, sagte Cicero trübsinnig. Das muss man Hortensius lassen. Nie hätte ich gedacht, dass er versuchen würde, außer der Verteidigung auch gleich noch die Anklage für sich zu beanspruchen. Aber das kann er nicht, platzte es aus Quintus heraus. Das römische Rechtssystem ist das gerechteste der Welt. Quintus, mein Guter, erwiderte darauf Cicero mit derart gönnerhaftem Sarkasmus, dass es mir fast wehtat. Wo schnappst du bloß solche Sprüche auf? Glaubst du etwa, Hortensius beherrscht seit fast 20 Jahren Roms Gerichtssäle, weil er gerecht ist? Ich werde für morgen früh vor den Gerichtshof für Erpressungen zitiert, um meine Gründe darzulegen, warum man mir und nicht Cecilius die Anklagevertretung übertragen soll. Ich muss vor Glabrio und einer kompletten Geschworenenbank meine Eignung unter Beweis stellen. Dabei dürft ihr eins nicht vergessen. Von den 32 Senatoren, die da als Geschworene fungieren, haben sicherlich nicht wenige erst kürzlich ein nettes Neujahrsgeschenk aus Bronze oder Marmor erhalten. Aber die Opfer sind doch wir Sizilier, sagte Stenius. Wir entscheiden, wer uns als Anwalt vertritt. Ganz und gar nicht. Der Ankläger wird vom Gericht offiziell ernannt. Deine Meinung wird gehört, Stenius, ist aber nicht ausschlaggebend. Heißt das, dass wir erledigt sind? Fragte Quintus mit kläglicher Stimme. Nein, antwortete Cicero. Wir sind nicht erledigt. Nichts bewirkte einen größeren Energieschub bei Cicero als der Gedanke, von Hortensius ausgespielt zu werden. Und selbst wenn wir erledigt sind, lasst uns wenigstens nicht kampflos untergehen. Ich kümmere mich jetzt sofort um meine Ansprache für morgen und du, Quintus, du sorgst dafür, dass ich jede Menge Publikum habe. Fordere jedoch noch ausstehende Gefälligkeit ein. Wenn ich morgen vor den Gerichtshof trete, will ich, dass Glabrio das Gefühl hat, ganz Rom schaut ihm auf die Finger. Als wir am nächsten Morgen den Tempel von Castor und Pollux erreichten, begleitete Cicero das frenetische Klatschen von 200 oder 300 Menschen. Glabrio saß bereits auf seinem Platz zwischen den großen Tempelsäulen, ebenso sämtliche Geschworenen, unter denen ich das Schreckgespenst Catullus höchstpersönlich entdeckte. Auf der Bank, die für die Zuschauer aus den besseren Kreisen reserviert war, sah ich Hortensius, der seine makellos manikürten Hände betrachtete. Auch der Mann, der neben ihm saß, gab sich sehr entspannt. Er war etwa Mitte 40, hatte rötliches Haar und ein Gesicht voller Sommersprossen. Das musste Gaius Verres sein. Es war ein komisches Gefühl, dieses Monster, das unsere Gedanken so lange beschäftigt hatte, mit eigenen Augen zu sehen und festzustellen, dass er ziemlich gewöhnlich aussah. Eigentlich mehr Fuchs als Eber. Für die beiden konkurrierenden Ankläger waren 2 Stühle aufgestellt worden. Cecilius, der schon Platz genommen hatte, blickte nicht einmal auf, als Cicero eintraf. So vertieft war er in die Notizen, die auf seinem Schoß lagen. Cicero wartete, bis absolute Stille herrschte. Dann begann er, wie üblich, sehr langsam zu sprechen. Er sagte, dass sich die Anwesenden sicher wunderten, ihn hier in dieser Rolle zu sehen, schließlich sei er vor Gericht noch nie als Ankläger aufgetreten. Er hätte dies auch nicht vorgehabt, sondern hätte die Sizilier dringend darum gebeten, Cecilius die Anklagevertretung zu übertragen. Aber in Wahrheit seien die Sizilier nicht der einzige Grund, warum er sich zu diesem Schritt entschlossen habe. Ich stehe hier, weil mir das Wohl unseres Landes am Herzen liegt. Dann ging er mit sorgfältig bemessenen Schritten zu der Bank, wo Verres saß, hob langsam den Arm und zeigte auf ihn. Wir blicken hier auf ein menschliches Ungeheuer von beispielloser Gier, Dreistigkeit und Niedertracht. Sollte ich diesen Mann seiner Strafe zuführen, wer könnte mir das zum Vorwurf machen? Verres war nicht im Mindesten empört. Mit einem Grinsen auf den Lippen schaute er Cicero herausfordernd an. Cicero wandte sich den Geschworenen zu. Die Anklage gegen Gaius Verres lautet, dass er über einen Zeitraum von 3 Jahren die Provinz Sizilien verwüstet hat, ausgeraubt hat. Könnte Sizilien mit einer einzigen Stimme sprechen? Es würde sagen, alles Gold und alles Silber, all die herrlichen Dinge, die einst meine Städte, meine Häuser und Tempel geschmückt haben, all das hast du, Verres, mir gestohlen. Und aufgrund dessen verklage ich dich in Übereinstimmung mit den Gesetzen Roms auf Zahlung von 1.000.000 Sesterze. Das wären Siziliens Worte, wenn es mit einer Stimme sprechen könnte. Da es das aber nicht kann, hat es mich dazu bestimmt, seine Sache zu vertreten. Welch unglaubliche Dreistigkeit ist es dann, dass du, und damit wandte er sich schließlich Cecilius zu, es wagst, für Sizilien sprechen zu wollen, wenn dieses sich schon gegen dich ausgesprochen hat. Dann ging er gemächlich zu Cecilius, stellte sich hinter ihn und stieß einen übertriebenen, traurigen Seufzer aus. Und jetzt, Cecilius, lasst mich als Freund zu dir sprechen, sagte er und klopfte Cecilius auf die Schultern. Ich kann dir nur den ernsthaften Rat geben, nochmal in dich zu gehen. Bedenke, wer du bist und wessen du fähig bist. Eine Anklagevertretung ist ein äußerst mühsames Unterfangen. Verfügst du über die Intelligenz und das Stehvermögen, einer solchen Belastung standzuhalten? Nun, heute Morgen werden wir es erfahren. Solltest du Antworten auf meine Fragen haben, solltest du mit einer einzigen Erwiderung aufwarten können, die nicht schon in irgendeinem Lehrbuch mit anderer Leute Reden enthalten ist, dann besteht vielleicht die Möglichkeit, dass du dich in dem hier anhängigen Fall nicht als Versager erweist. Er ging jetzt in die Mitte des Gerichtsplatzes. Du bist ein Nichts, Cecilius, und du kannst nichts. Hortensius wird dich vernichten. Aber mich wird er mit seiner Gerissenheit nicht erledigen. Mich wird er mit keiner seiner Finden in die Irre führen. Seine gewaltigen Fähigkeiten verfangen bei mir nicht. Sie können mich nicht schwächen. Er schaute zu Hortensius und verbeugte sich in gespielter Demut, worauf Hortensius sich erhob und ebenfalls verbeugte, was Gelächter hervorrief. Die Angriffsmethoden und rhetorischen Kunststücke dieses Herrn sind mir bestens vertraut, fuhr Cicero fort. Und sollte man mich mit dem Fall betrauen, so empfehle ich diesem Herrn schon vorab, seine Verteidigungsstrategie radikal zu ändern. Wenn nämlich ich die Anklage vertrete, dann wird er keinen Grund haben zu glauben, man könne das Gericht bestechen, ohne dass sehr viele Menschen in ernste Gefahr gerieten. Cicero redete und redete. Er attackierte Verres wegen seiner korrupten Machenschaften, Cecilius wegen seiner früheren Verbindungen zu Verres und Hortensius wegen seiner Bemühungen um einen zweitrangigen Widersacher. Zum Schluss richtete er einen Appell an die Senatoren in der Jury. Es liegt in eurer Hand, ehrwürdige Richter, den Mann auszuwählen, der euch aufgrund seiner Redlichkeit, seines Fleißes, seines Scharfsinns und seiner charakterlichen Eignung am besten geeignet erscheint, vor diesem hohen Gericht einen derart bedeutenden Fall durchzufechten. Solltet ihr Quintus Cecilius meiner Person vorziehen, so glaube ich nicht, dass ich dem besseren Mann unterlegen bin. Auch die Bürger Roms könnten glauben, dass ihr einen rechtschaffenen, strengen und energischen Ankläger wie mich gar nicht wollt, dass Senatoren einen solchen Ankläger überhaupt nie wollen. Er machte eine Pause und sagte dann leise, »Sorgt dafür, ehrwürdige Richter, dass es nicht dazu kommt.« Lauter Beifall brandet auf. Nun war Cecilius an der Reihe. Er war aus bescheidensten Verhältnissen aufgestiegen, weitaus bescheideneren als diejenigen Ciceros, und hatte sich einige Verdienste erworben. Man könnte sogar sagen, dass einige Punkte für ihn als Ankläger sprachen. Besonders, als er auszuführen begann, dass sein Vater ein Freigelassener aus Sizilien sei, er selbst in Sizilien geboren sei und dass er keinen Ort auf der Welt mehr liebe als diese Insel. Aber seine Rede quoll über vor Statistiken, über die sinkende Agrarproduktion und wirres System der Buchführung. Es fehlte die Leidenschaft. Schlimmer noch, er las alles vom Blatt ab und das auch noch mit so monotoner Stimme, dass Cicero, als Cecilius sich nach einer Stunde schließlich dem Fazit näherte, so tat, als sei er eingeschlafen. Da Cecilius, der sich den Geschworenen zugewandt hatte, nicht sehen konnte, worüber alle lachten, verlor er völlig den Faden. Er verhaspelte sich mehrmals, ehe er zum Ende seiner Rede kam, und setzte sich dann mit vor Verlegenheit und Zorn rotem Kopf auf seinen Platz. Rhetorisch hatte Cicero einen Sieg von erdrutschartigen Ausmaßen errungen, aber als die Abstimmungstäfelchen an die Geschworenen ausgegeben waren und der Gerichtsdiener schon mit seiner Urne darauf wartete, sie wieder einzusammeln, da war er davon überzeugt, erzählte mir Cicero später, dass er verloren hatte. Als jeder abgestimmt hatte, begann der Gerichtsdiener vor aller Augen die Tafeln auszuzählen. Hortensius ließ die Maske der Gelassenheit fallen und stand ebenso wie Verres auf, um besser sehen zu können. Cicero saß starr da wie eine Statue. Caecilius kauerte auf seinem Stuhl. Zuschauer, die regelmäßig zu den Verhandlungen kamen und das Prozedere so gut kannten wie jeder Richter, hörte ich flüstern, dass es knapp sei, dass sie nochmal nachzählten. Schließlich reichte der Gerichtsdiener Glaverio das Abstimmungsergebnis. Er stand auf und bat um Ruhe. Das Ergebnis laute, sagte er, 14 für Cicero. Mir stockte der Atem, er hatte verloren. 13 für Caecilius, 5 Enthaltungen. Somit werde Marcus Tullius Cicero zum Sonderermittler für den Fall Gaius Verres ernannt. Während die Zuschauer applaudierten und Hortensius und Verres sich wie betäubt widersetzten, ließ Glabrio Cicero aufstehen, den traditionellen Schwur leisten, die Anklage nach bestem Wissen und Gewissen durchzuführen. Sofort nach Ablegung des Eids stellte Cicero den Antrag auf Vertagung. Er wolle nach Sizilien reisen, um Beweismittel sicherzustellen und Zeugen zu laden. Glabrio dachte darüber nach, schaute auf den Kalender und verkündete dann widerstrebend, dass der Prozessbeginn um 110 Tage verschoben werde. Aber stell sicher, dass du sofort am ersten Tag nach der Sitzungspause im Frühling zur Klageerhebung bereit bist, sagte er mit warnendem Unterton zu Cicero. Damit war das Gericht entlassen. Später stellte Cicero überrascht fest, dass er den Sieg Catulus verdankte. Der hochmütige alte Senator war trotz allem ein Patriot bis ins Mark. Er war der Meinung, dass das Volk gemäß der altehrwürdigen Gesetze das Recht auf die härtestmögliche Strafverfolgung von Verres habe, auch wenn dieser ein Freund von ihm war. Die familiären Bindungen zu seinem Schwager Hortensius ließen es natürlich nicht zu, dass er direkt für Cicero stimmte, stattdessen enthielt er sich der Stimme, worauf 4 Unentschlossene sich ebenfalls enthielten. Dankbar, dass er bei der Jagd auf den Eber, wie er es nannte, noch dabei war und entzückt darüber, dass er Hortensius ausmanövriert hatte, stürzte sich Cicero in die Vorbereitungen für die Sizilienreise. Zunächst schrieb er einen Höflichkeitsbrief an den amtierenden Statthalter Lucius Metellus, in dem er seinen Besuch ankündigte und um Kooperation von amtlicher Seite bat. Ihm war zwar bewusst, dass er lediglich auf amtliche Schikane rechnen konnte, aber er dachte sich, dass ein schriftlicher Beleg darüber, es wenigstens versucht zu haben, nicht schaden könne. Er beschloss, seinen Vetter mit auf die Reise zu nehmen und seinen Bruder, der sich um den Wahlkampf zu kümmern hatte, in Rom zurückzulassen. Ich würde ihn ebenfalls begleiten, zusammen mit meinen beiden Gehilfen Sositeus und Lauria, da es sicher jede Menge ab- und mitzuschreiben gäbe. Der frühere Prätor Calpurnius Piso Frugi bot Cicero die Dienste seines 18-jährigen Sohnes Gaius an, mit dem wir uns schnell anfreundeten, da er sich als intelligenter und liebenswürdiger Bursche erwies. Auf Quintus dringenden Wunsch kauften wir noch 4 kräftige und zuverlässige Sklaven, die uns zwar auch als Träger und Kutscher, aber vornehmlich als Leibwächter dienen sollten. All das musste bezahlt werden, und obwohl Ciceros Anwaltspraxis inzwischen etwas einbrachte, nicht in Form direkter Zahlungen natürlich, die waren verboten, sondern in Form von Geschenken und Vermächtnissen dankbarer Klienten, verfügte er nicht annähernd über die Menge an Bargeld, die nötig war. Also blieb ihm keine andere Wahl, als sich an Terentia zu wenden. »Und wie bekomme ich mein Geld zurück?«, wollte Terentia wissen. »Von der Strafe, die Verres nach seiner Verurteilung zahlen muss«, sagte Cicero. »Und du bist sicher, dass er verurteilt wird?« »Ganz sicher.« »Wieso? Was hast du in der Hand? Lass hören.« Sie verschränkte die Arme. Cicero zögerte kurz. Da er seine Frau kannte und wusste, dass sie nicht so einfach ihre Meinung änderte, befahl er mir, die Beweise der Sizilier zu holen. Er ging mit ihr alles durch, Stück für Stück. Als sie fertig waren, schaute sie ihn aufrichtig bestürzt an. Das reicht nie und nimmer, Markus. Das da ist alles, worauf du setzt? Glaubst du im Ernst, senatorische Geschworene werden einen der ihren schuldig sprechen, nur weil er ein paar bedeutende Statuen aus irgendwelchen obskuren Provinznestern zurück nach Rom geschafft hat, wo sie ja wohl auch hingehören? Gut möglich, dass du recht hast, mein Schatz, gab Cicero zu. Gerade deshalb muss ich ja nach Sizilien. Terenzia erhob sich wortlos und verließ das Arbeitszimmer. Am nächsten Tag übergab mir Philotimus 10.000 Sesterzen in bar und eine Vollmacht, bei Bedarf weitere 40.000 abzuheben. Genau die Hälfte von dem, was ich wollte, sagte Cicero. So, Theo, taxiert also eine gewiefte Geschäftsfrau meine Chancen. Nun ja, wer könnte es ihr verübeln? Wir verließen Rom in den Iden des Januars, am letzten Tag des Fests der Nymphen. Die Reise war erbärmlich. Es war eiskalt und in höheren Lagen gerieten wir sogar hin und wieder in kurze Schneeschauer. Als wir schließlich in Velia die Küste erreichten, entschied Cicero, dass wir schneller vorankämen, wenn wir ein Boot mieteten und an der Küste entlang segelten, trotz des Risikos von Winterstürmen und Piraten. Abgesehen von den üblichen Fischerbooten lag auch eine riesige Galeere im Hafen, ein Lastschiff von der Größe einer Trireme. Während wir mit den einheimischen Fischern über den Preis für unsere Reise verhandelten, fragte Cicero, wem das Schiff gehöre. Es sei, sagte man uns, ein Geschenk der Bürger der sizilischen Hafenstadt Messana an ihren früheren Statthalter Gaius Verres und läge hier seit etwa einem Monat vor Anker. Die Aura der Bedrohung, die das große, tief im Wasser liegende Schiff umgab, war mit Händen zu greifen. Unser Auftauchen in dem verlassenen Hafen hatte an Bord unübersehbar große Unruhe ausgelöst. Als wir vorsichtig auf die Galeere zugingen, ertönten drei kurze Trompetensignale, die Ruder senkten sich ins Wasser und langsam wie ein riesiger Wasserkäfer löste sich das Schiff von der Kaimauer. Es glitt ein kurzes Stück auf See hinaus und setzte den Anker. Cicero beriet sich mit Lucius und Frugi, was sie unternehmen sollten. Theoretisch gab ihnen die Vollmacht des Gerichtshofes für Erpressungen das Recht, jedes Schiff zu durchsuchen, das möglicherweise mit dem Fall in Verbindung stand. In der Praxis jedoch hatten sie nicht die Mittel, und bis Verstärkung eintreffen würde, wäre das Schiff längst auf und davon. Eins wusste Cicero jetzt zweifelsfrei. Die Dimensionen von Verres Verbrechen sprengten alles, was er sich vorgestellt hatte. Er entschied, sofort aufzubrechen und mit doppelter Geschwindigkeit Richtung Süden zu reisen. Unglücklicherweise konnte man im Winter nur einen einzigen Hafen ansteuern, und das war Verres Hochburg Messana. Die Loyalität ihrer Bewohner hatte sich Verres mit Steuerfreiheit für seine gesamte dreijährige Amtszeit als Statthalter erkauft. Messana war die einzige Stadt auf der Insel, die eine Zusammenarbeit mit Cicero abgelehnt hatte. Während wir auf den Leuchtturm zuliefen, erkannten wir, dass das, was wir für einen großen Masten am Hafeneingang gehalten hatten, kein Teil von einem Schiff, sondern ein Kreuz war, dessen Vorderseite der Meerenge und dem Festland zugewandt war. »Das ist neu«, sagte Cicero mit gerunzelter Stirn und wischte sich das Regenwasser aus den Augen. »Zu meiner Zeit sind da nie Hinrichtungen durchgeführt worden.« Trotz der allgemein feindseligen Stimmung der Bevölkerung von Messana gegenüber dem Sonderermittler hatten sich zwei tapfere Bürger der Stadt, Basiliskus und Percenius, bereit gefunden, uns ihre Gastfreundschaft anzubieten. Cicero war kaum an Land gegangen, da fragte er sie nach dem Kreuz. Doch erst innerhalb der Mauern von Basiliskus Anwesen fühlten sich die beiden Männer sicher genug, um uns die Geschichte zu erzählen. Während seiner letzten Tage als Statthalter hätte sich Verres nur noch in Messana aufgehalten, damit er die Verladung seiner Diebesbeute auf das Goldschiff überwachen konnte, das ihm seine dankbare Stadt hätte bauen lassen. Vor etwa einem Monat sei zu seinen Ehren ein Fest veranstaltet worden und als Teil des Unterhaltungsprogramms habe man einen römischen Bürger aus dem Gefängnis geholt, öffentlich ausgepeitscht, gefoltert und gekreuzigt. Einen römischen Bürger? Wiederholte Cicero ungläubig. Er machte mir ein Zeichen, dass ich mitschreiben solle. Es verstößt gegen das Gesetz, einen Bürger Roms ohne Prozess hinzurichten. Seid ihr sicher, dass es ein Römer war? Er hat geschrien, dass er Publius Gavius heißt, dass er Kaufmann in Spanien ist und dass er Militärdienst in den Legionen geleistet hat. Während sie ihn ausgepeitscht haben, hat er nach jedem Schlag geschrien, »Ich bin ein Bürger Roms.« Was hat man ihm vorgeworfen? Spionage, sagte unser Gastgeber. Er wollte gerade auf ein Schiff nach Italien, aber er hat einen Fehler gemacht. Er hat überall herum erzählt, dass er aus den Steinbrüchen von Syrakus geflohen sei und dass er jetzt auf direktem Weg nach Rom fahre und wahres Verbrechen an die Öffentlichkeit bringen werde. Die Stadtväter von Messana haben ihn eingesperrt, bis Verres wieder in der Stadt war. Und der hat ihn ans Kreuz schlagen lassen, mit Blick auf Regium, damit er im Todeskampf das Festland sehen konnte. Stellt euch das vor, 5 Meilen vom sicheren Festland entfernt. Verres Nachfolger haben das Kreuz stehen lassen als Warnung für jeden, der versucht sein sollte, den Mund zu weit aufzumachen. Gibt es Zeugen für die Kreuzigung? Sicher. Hunderte. Auch römische Bürger? Hast du welche erkannt? Er zögerte. Gaius Numitorius, ein römischer Ritter aus Puteoli, dann die Cotius-Brüder aus Toromenium, Lucceius aus Regium. Es gibt sicher noch mehr. Ich notierte die Namen. Später nahm Cicero ein Bad und wir saßen um die Wanne herum und diskutierten. Vielleicht war dieser Gavius wirklich ein Spion, sagte Lucius. Das würde ich eher glauben, wenn Verres gegen Stenius nicht genau den gleichen Vorwurf erhoben hätte, widersprach Cicero. Aber der ist genauso wenig ein Spion wie du oder ich. Nein, das ist einfach die bevorzugte Methode, nach der dieses Monster vorgeht. Er fingiert eine Anschuldigung, nutzt seine Stellung als oberster Richter der Provinz und verkündet dann das Urteil. Die Frage ist, warum gerade Gavius? Keiner wusste darauf eine Antwort. Und die Zeit, um in Messana zu bleiben und sie zu finden, hatten wir auch nicht. Wir mussten am nächsten Morgen in aller Frühe die Stadt verlassen, um in Tyndaris an der Nordküste der Insel unseren ersten offiziellen Termin wahrzunehmen. So wie dieser Besuch ablief, sollten noch viele andere ablaufen. Erst wurde Cicero vom Stadtrat mit allen Ehren empfangen, dann wurde er auf den Hauptplatz geführt. Man zeigte ihm die Standardversion der Verres-Statue, die die Bürger gezwungenermaßen auf ihre Kosten hatten aufstellen müssen und die jetzt zerstört im Staub lag. Dann hielt Cicero eine kurze Rede, hörte sich im Anschluss die Klagen der einheimischen Bevölkerung an und suchte die Fälle aus, die am aufsehenerregendsten oder am leichtesten zu beweisen waren. In Tyndaris war dies die Geschichte von Sopater, der so lange nackt an eine Statue gefesselt aushalten musste, bis die Stadt ihre Bronzestatue des Merkur herausgab. Die endgültige Liste der von Verres gestohlenen Dinge war endlos. Und ich muss es ja wissen, schließlich hatte Cicero mich beauftragt, in jedem einzelnen Ort alles ganz genau festzuhalten. In Henna, einer Stadt, die sich an eine steile Felswand schmiegte und von Seen und Wäldern umgeben war, kamen uns beispielsweise die wehklagenden Priester gleich zur Begrüßung entgegen. Sie führten uns zum Tempel der Ceres, aus dem Verres die Statue der gleichnamigen Göttin geraubt hatte. Hier kam es auch zu ersten kleineren Reibereien zwischen unserer Eskorte und den Liktoren des neuen Statthalters Lucius Metellus. Diese brutalen Kerle mit ihren Ruten und Beilen standen auf der anderen Seite des Marktplatzes und brüllten Drohungen, dass jeder, der es wagen sollte, gegen Verres auszusagen, aufs Härteste bestraft würde. Trotzdem konnte Cicero 3 prominente Bürger Hennas, Theodorus, Numenius und Nicasio, dazu überreden, die Reise nach Rom auf sich zu nehmen, um dort auszusagen. Schließlich wandten wir uns wieder dem Meer zu und fuhren nach Südosten in die fruchtbaren Ebenen unterhalb des Ätna. Das Land dort befand sich in Staatsbesitz und wurde im Auftrag der römischen Staatskasse von einer Privatfirma verwaltet, die die Steuern eintrieb und dafür als Gegenleistung Pachtverträge an einheimische Bauern vergab. Bei Ciceros erstem Aufenthalt in Sizilien waren die Ebenen von Leontini die Kornkammer Roms gewesen. Jetzt fuhren wir an verlassenen Höfen und grauen, brachliegenden Feldern vorbei. Braune Rauchsäulen markierten die Stellen, wo jetzt obdachlose Pachtbauern unter freiem Himmel lebten. Verres und die mit ihm befreundeten Steuerpächter waren wie eine plündernde Armee über die gesamte Region ausgeschwärmt, hatten die Ernten und das Vieh für einen Bruchteil ihres Wertes requiriert und unbezahlbare Pachtsätze erhoben. Ein Bauer, Nymphodorus aus Centuripe, hatte zu protestieren gewagt. Dafür wurde er von Apronius, der für Verres bei den Bauern den 10. eintrieb, an einem Olivenbaum aufgehängt. Solche Geschichten versetzten Cicero in Wut und ließen ihn nur noch hartnäckiger arbeiten. Ich denke immer noch gern an die Szene zurück, als dieser städtischste aller Stadtmenschen mit geraffter Toga, die feinen roten Schuhe in der einen, die Vollmacht in der anderen Hand, bei strömendem Regen mit zögerlichen Schritten durch ein schlammiges Feld stakste, um die Aussage eines pflügenden Bauern einzuholen. Als wir schließlich nach 30 beschwerlichen Tagen in Syrakus eintrafen, hatten wir die Aussagen von fast 200 Zeugen. Da es hieß, Syrakus rangiere in ihrer Loyalität zu Verres gleich hinter Messana und ihr Senat hätte ihm erst vor kurzem eine Lobpreisung gewidmet, hatten wir mit einem feindseligen Empfang gerechnet. Doch das Gegenteil war der Fall. Die Kunde von Ciceros Redlichkeit und Eifer war uns vorausgeeilt. Und so wurden wir von einer jubelnden Menge in die Stadt geleitet. Wir nahmen Quartier im Haus eines römischen Ritters namens Lucius Flavius, eines alten Freundes von Cicero, der unserer ohnehin schon prallen Materialsammlung noch jede Menge neuer Berichte über Verres korruptes und grausames Treiben hinzufügte. Etwa die Geschichte des Piratenkapitäns Herakleo, den man angeblich gegen eine große Lösegeldsumme freigelassen hatte. Oder die Horrorgeschichte über den römischen Bankier aus Spanien, Lucius Herennius, den man eines Morgens aufs Forum von Syrakus geschleift, kurzerhand als Spion denunziert und auf Verres Befehl geköpft hatte, trotz der flehentlichen Bitten von Freunden und Geschäftspartnern, die sofort zum Forum geeilt waren, als man ihnen davon erzählt hatte. Die Parallelen zwischen Herennius' Fall und dem von Gavius in Messana waren augenfällig. Beide waren Römer, beide aus Spanien, beide im Handelsgeschäft tätig, beide der Spionage beschuldigt und beide hingerichtet ohne Anhörung oder ordentlichen Prozess. Nach dem Essen an jenem Abend brachte ein Kurier aus Rom einen Brief für Cicero. Die Botschaft war von seinem Bruder Quintus und enthielt gewichtige Neuigkeiten. Es schien ganz so, als hätte Hortensius wieder in seine Trickkiste gegriffen. Der Gerichtshof für Erpressungen hatte überraschend eine Klage gegen einen ehemaligen Statthalter von Achaia zugelassen. Der Ankläger, Dasianus, ein allseits bekannter Verres Intimus, war schon nach Griechenland abgereist und würde mit seinem Beweismaterial 2 Tage vor der für Ciceros Rückkehr festgesetzten Frist wieder in Rom sein. Quintus ersuchte seinen Bruder, so schnell wie möglich nach Rom zurückzukehren. »Das ist eine Falle«, sagte Lucius sofort. Er will dich in Panik versetzen, damit du die Reise vorzeitig abbrichst. Wahrscheinlich hast du recht, stimmte Cicero zu. Aber wenn das Gericht diesen anderen Fall vor unserem aufruft und Hortensius das Verfahren nach bewährter Manier in die Länge zieht, dann könnte unser Fall bis hinter den Wahltermin hinausgeschoben werden. Und dann sind Hortensius und Quintus Metellus die designierten Konsul. Der jüngste von den Metellus-Brüdern ist der zukünftige Prätor und der dritte ist immer noch Statthalter hier in Sizilien. Wie glaubst du, stehen dann unsere Chancen? Also, was machen wir? Wir haben schon viel zu viel Zeit mit den kleinen Fischen verschwendet, sagte Cicero. Wir müssen den Krieg ins Lager des Feindes tragen und denen die Zungen lockern, die wirklich wissen, was da gespielt wurde. Den Römern selbst. Du hast recht, stimmte Lucius ihm zu. Die Frage ist nur, wie? Cicero sagte leise, wir durchsuchen die Geschäftsräume der Steuerpächter. Lucius wurde ganz blass, als er das hörte. Außer dem Versuch, in den Palast des Statthalters zu marschieren und Metellus selbst zu verhaften, war das so ziemlich das Gewagteste an Provokation, was Cicero sich leisten konnte. Doch es blieb dabei. Die Durchsuchung würde in 2 Tagen zur am wenigsten erwarteten Stunde stattfinden, kurz vor Morgengrauen an Terminalia, einem bedeutenden öffentlichen Feiertag. In der Zwischenzeit ging ich in den Hafen von Syrakus und machte den gleichen vertrauenswürdigen Bootsbesitzer ausfindig, den ich schon vor Jahren für jene unbeachtete Rückreise Ciceros nach Italien angeheuert hatte. Ich wies ihn an, am Ende der Woche reisefertig zu sein. Die Beweismittel, die wir bislang gesammelt hatten, packten wir in Truhen und verstauten diese an Bord. Das Schiff wurde rund um die Uhr bewacht. In der Nacht vor der Durchsuchung konnte keiner von uns gut schlafen. Es war noch dunkel, als wir mit unseren gemieteten Ochsenkarren beide Zufahrten in der Straße blockierten. Auf Ciceros Signal sprangen wir aus dem Wagen. Der Senator hämmerte gegen die Tür, trat ohne auf eine Antwort zu warten zur Seite und 2 unserer kräftigsten Helfer machten sich mit Äxten an die Arbeit. Als die Tür nachgab, quetschten wir uns hinein, stießen den nicht mehr ganz jungen Nachtwächter zur Seite und begannen, die Unterlagen abzutransportieren. Als die Sonne aufging, und sich im Viertel die Nachricht von unserer Aktion verbreitete, formierte sich um uns herum eine begeisterte Ehrenwache von Bürgern. Es waren so viele, dass der Direktor der Firma, Carpinatius, der mit einem von Lucius Metellus bereitgestellten Trupp Legionäre angerückt war, das Gebäude nicht wieder in Besitz nehmen konnte. Carpinatius und Cicero lieferten sich mitten auf der Straße ein hitziges Wortgefecht. Carpinatius brüllte, dass Steuerunterlagen der Provinzen per Gesetz vor Beschlagnahmung geschützt seien, worauf Cicero erwiderte, dass seine Vollmacht des Gerichtshofes für Erpressungen Vorrang habe vor derartigen Formalitäten. Tatsächlich gestand Cicero hinterher ein, hatte Carpinatius recht. Aber, fügte er hinzu, wer die Straße kontrolliert, kontrolliert das Recht. Und zumindest bei dieser Gelegenheit war es Cicero gewesen, der die Straße kontrolliert hatte. Insgesamt hatten wir etwa 4 Ochsenkarren voll Unterlagen zu Flavius' Haus transportiert. Wir verriegelten die Tore, postierten Wachen und machten uns dann an die beschwerliche Arbeit, die Akten zu durchforsten. Gleichzeitig traf aus dem Palast des Statthalters eine Mitteilung ein, in der Cicero für morgen zu Metellus zitiert wurde, um zu Carpinatius' Verfügung auf Rückgabe der Dokumente Stellung zu nehmen. Doch Cicero behielt kühlen Kopf. Als offensichtlich war, dass alle Akten mit Bezug auf Verres entfernt worden waren, grub er eine Namensliste mit allen höheren Angestellten aus und suchte so lange, bis er auf den Namen des Mannes stieß, der während Verres Amtszeit auf Sizilien Finanzdirektor des Steuerpächtersyndikats gewesen war. »Auf eins kann man sich immer verlassen, Tero«, sagte er zu mir. »Ich habe noch keinen Finanzdirektor erlebt, der bei Übergabe der Geschäfte an seinen Nachfolger nicht ein paar ganz spezielle Unterlagen für sich behalten hätte.« Und damit nahmen wir die zweite Durchsuchung an diesem Morgen in Angriff. Unser Opfer war ein Mann namens Vibius. Als dieser die Vollmacht, auf dem das Siegel des Prätors Glabrio prangte, gelesen hatte, war ihm klar, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als zu kooperieren. Er bat uns ins Tablinum und öffnete seinen Tresor. Zwischen Eigentumsurkunden, Rechnungsbüchern und Schmuckstücken lag ein kleines Briefbündel mit der Aufschrift Verres. Als Cicero das Bündel aufschnürte, spiegelte sich blankes Entsetzen in Vibius' Gesicht. Auf den ersten Blick machten die Briefe nicht viel her. Es schien sich lediglich um die Korrespondenz eines Steuerinspektors namens Lucius Canuleus zu handeln, der für die Erhebung von Exportzöllen auf alle Güter zuständig gewesen war, die den Hafen von Syrakus passiert hatten. In den Briefen war von einer bestimmten Schiffsladung die Rede, die Syrakus vor 2 Jahren verlassen und für die Verres keine Steuern bezahlt hatte. Die Ladeliste war angeheftet. Es hatte sich um 400 Fässer Honig, 50 Speisezimmerliegen, 200 Kronleuchter und 90 Ballen Malteser Tuch gehandelt. »Schau dir das mal an«, sagte Cicero und gab mir die Liste. »Die Sachen stammen nicht von irgendwelchen bedauernswerten Einzelpersonen.« Er drehte sich um und schaute den unseligen Vibius wütend an. »Das ist eine ganze Ladung, stimmt's? Dein Statthalter Verres hat ein ganzes Schiff gestohlen.« Der arme Vibius hatte keine Chance. Er bestätigte, dass es sich tatsächlich um eine komplette Schiffsladung gehandelt und dass man ihn angewiesen habe, nie wieder Steuern auf irgendwelche Exporte des Statthalters zu erheben. »Wie viele solcher Lieferungen hat Verres noch abgewickelt?«, fragte Cicero. 10, sagte Vibius ängstlich. »Vielleicht 20.« »Und bei keiner Ladung wurde Zoll bezahlt oder etwas schriftlich festgehalten?« »Nein.« »Und woher hatte Verres die Ware?«, bohrte Cicero weiter. Vibius war vor Angst einer Ohnmacht nahe. »Senator, bitte...« »Ich werde dich in Ketten nach Rom schaffen lassen, im Zeugenstand auf dem Forum Romanum vor 1000 Zuschauern in Stücke reißen und deine Überreste an die Hunde im Tempel der kapitolinischen Trias verfüttern.« »Von Schiffen, Senator«, sagte Vibius mit piepsender Stimme. »Die Güter stammten von Schiffen.« »Was für Schiffen? Woher kamen sie?« »Von überall, Senator, aus Asia, Syrien, Tyros, Alexandria.« »Und was ist mit den Schiffen passiert?« »Hat Verres sie beschlagnahmen lassen?« »Ja, Senator.« »Mit welcher Begründung?« »Spionage.« »Hat wohl jemals ein Mann so viele Spione aufgestöbert wie unser wachsamer Statthalter Verres?« »Weiter«, sagte Cicero. »Was ist aus den Mannschaften geworden?« »Man hat sie in die Steinbrüche gebracht, Senator.« »Und was ist da mit ihnen passiert?« Vibius antwortete nicht. Die Steinbrüche waren das furchterregendste Gefängnis Siziliens, wahrscheinlich der ganzen Welt. Jedenfalls habe ich von keinem Schlimmeren gehört. In diesem Höllenloch, aus dem kein Schrei nach außen dringen konnte, starben Verres Opfer einen qualvollen Tod. Wegen seiner allseits bekannten Abneigung gegen alles Militärische ist Cicero von seinen Feinden oft Feigheit vorgeworfen worden, aber an diesem Tag zeigte er Mut. Er ging zurück zu Flavius Haus und holte Lucius ab, während Frugi dort blieb und weiter die Steuerunterlagen durchforstete. Dann machten wir uns auf den Weg nach Epipolae. Cicero drohte dem Hauptmann der Wachmannschaft in einer vernichtenden Tirade die schrecklichsten Konsequenzen an, sollte er seinen Forderungen nicht nachkommen, worauf dieser das Festungstor öffnete und uns auf das Plateau ließ. Wachmänner mit brennenden Fackeln schlossen ein Eisentor auf und führten uns in einen Tunnel. Schimmel wucherte an dem glänzenden, von Kalk zerfressenen Fels. Ratten huschten im Dunkel hin und her, es stank nach Tod und Verwesung. Das Schreien und Stöhnen der verlorenen Seelen war zu hören. Wahrhaftig, das war der Abstieg in die Unterwelt, in den Orkus. Es war, als hätte ein Riese hunderte gefesselter Gestalten in einen Sack gestopft und diesen dann über einem Loch ausgeleert. Gefangene, wohin man auch schaute. Manche schlurften herum, andere standen in kleinen Gruppen zusammen, die meisten jedoch, gelblich-bleiche Gerippe, lagen einfach auf dem Boden, kaum noch zu unterscheiden von den Toten. Wir gingen ziellos zwischen den Körpern umher. Gelegentlich blieb Cicero stehen und fragte einen Mann nach seinem Namen, wobei er sich bücken musste, da er sonst die geflüsterte Antwort nicht verstanden hätte. Wir fanden keinen Römer, nur Sizilier. Man brachte uns feuchte, vermoderte Papyrusrollen, auf denen die Namen der Gefangenen sowie die Daten für Anfang und Ende der Haftzeit verzeichnet waren. Manche Männer waren als entlassen aufgeführt, doch hinter den Namen der meisten stand das gekritzelte sizilische Wort Edikaiotesan, Todesstrafe vollstreckt. »Ich will den Namen von jedem Zugang während der 3 Jahre, als Verres Statthalter war«, sagte er zu mir, »und zur Wache, und du wirst mir hinterher mit deiner Unterschrift die Korrektheit der Angaben bestätigen.« Während ich mich mit meinen beiden Gehilfen an die Arbeit machte, suchten Cicero und Lucius in den Listen nach römischen Namen. Obwohl die meisten Gefangenen in den Steinbrüchen während Verres Amtszeit offenbar Sizilier gewesen waren, fanden sich auch viele Namen von Männern, die aus anderen Regionen des Mittelmeerraumes stammten, aus Spanien, Ägypten, Syrien, Kilikien, Kreta, Dalmatien. Als Cicero nach dem Grund ihrer Einkerkerung fragte, hieß es, sie seien Piraten gewesen. Alle waren als zum Tode verurteilt aufgeführt, darunter auch der berüchtigte Piratenkapitän Heraclio. Die römischen Bürger unter den Gefangenen jedoch waren als entlassen verzeichnet, auch die beiden Männer aus Spanien, Publius Gavius und Lucius Herennius, von deren Hinrichtungen man uns erzählt hatte. »Diese Aufzeichnungen sind Unsinn«, sagte Cicero leise zu Lucius. »Kein Mensch hat gesehen, wie Heraclio hingerichtet worden ist. Die Hinrichtung der beiden Römer haben jede Menge Leute gesehen. Sieht ganz so aus, als hätte Verres die Mannschaften der Schiffe töten lassen und die Piraten gegen ein fettes Lösegeld freigelassen. Wenn Gavius und Herennius ihm auf die Schliche gekommen sind, dann würde das erklären, warum Verres es so eilig damit hatte, sie hinzurichten.« »Eins musst du mir versprechen«, antwortete Lucius. »Solltest du jemals das Imperium innehaben, nachdem du dich so sehnst, dann darfst du solche Unmenschlichkeit, solches Unrecht niemals zulassen.« »Ich schwöre es«, erwiderte Cicero. »Und versprich du mir, mein lieber Lucius, solltest du dich jemals fragen, warum rechtschaffene Männer der Philosophie entsagen und nach Macht in der realen Welt streben, dass du dich immer daran erinnern wirst, was du in den Steinbrüchen von Syrakus gesehen hast.« Zu dieser Zeit, es war später Nachmittag, als wir die Steinbrüche verließen, herrschte dank Ciceros Aktivitäten große Aufregung in Syrakus. Die Menschenmenge, die uns den steilen Weg hinauf zum Gefängnis gefolgt war, nahm uns vor den Mauern von Epipolae wieder in Empfang. Sie war sogar noch größer geworden, da sich ihr einige der angesehensten Bürger der Stadt angeschlossen hatten, darunter der Oberpriester des Jupiter, der eigens seine geweihte Robe angelegt hatte. Dieses hohe geistliche Amt, das traditionell dem ranghöchsten Bürger von Syrakus vorbehalten war, hatte zu jener Zeit niemand anderer als Ciceros Klient Heraclius inne, der unter beträchtlichem persönlichem Risiko aus Rom angereist war, um uns zu unterstützen. Er bat Cicero im Namen des städtischen Senats, ihn umgehend in die Stadt zu begleiten, damit ihn die Honoratioren förmlich willkommen heißen konnten. Cicero wusste nicht recht, was er tun sollte. Er hatte noch viel Arbeit in viel zu kurzer Zeit zu erledigen und außerdem verstieß es gegen das Protokoll, dass ein römischer Senator ohne die Erlaubnis des Statthalters vor einer örtlichen Kammer sprach. Andererseits eröffnete es ihm eine gute Möglichkeit, seine Nachforschungen voranzutreiben. Er zögerte kurz, erklärte sich dann einverstanden und wenige Minuten später marschierten wir mit unserer vielköpfigen Eskorte Richtung Stadt. Der Senat war überfüllt. Unter einer vergoldeten Statue von Verres stand der ranghöchste Senator, der ehrwürdige Diodorus, hieß Cicero in griechischer Sprache willkommen und entschuldigte sich dafür, dass sie ihm bislang noch keinen Beistand geleistet hätten. Bis zu den Ereignissen des heutigen Tages hätten sie nicht geglaubt, dass er es tatsächlich ernst meinte. Unmittelbar danach stimmten die Senatoren von Syrakus fast einstimmig dafür, ihre Lobpreisung auf Verres zu widerrufen, die ihnen, so schworen sie, von Metellus abgepresst worden sei. Unter allgemeinem Jubel schlangen mehrere junge Männer Seile um den Hals der Verres-Statue und rissen sie um. Andere präsentierten uns aus ihrem eigenen Geheimarchiv eine Fülle an neuem Beweismaterial, das sie über Verres-Verbrechen gesammelt hatten, sowie ein detailliertes Verzeichnis der Bestechungsgelder, die Verres in seiner Eigenschaft als Richter für Freisprüche gefordert hatte. Inzwischen hatte die Nachricht von der Versammlung und dass man die Verres-Statue umgestürzt hatte, den Palast des Statthalters erreicht. Als wir den Senat verlassen wollten, war das Gebäude umstellt von römischen Soldaten. Die Versammlung wurde auf Metellus' Befehl aufgelöst, Heraclius verhaftet und Cicero zum Statthalter zitiert. In diesen Minuten fehlte nicht viel und es wäre zu blutigen Unruhen gekommen. Cicero sprang jedoch auf ein Fuhrwerk und forderte die Sizilier auf, Ruhe zu bewahren. Metellus würde es nicht wagen, sich an einem römischen Senator zu vergreifen, der im Auftrage eines römischen Prätors handle. Das Geschlecht der Metellii näherte sich zu jener Zeit dem Zenit seiner Macht. Besonders der Zweig mit den drei Brüdern Quintus, Lucius und Marcus, die damals alle in den 40ern waren, schien dafür ausersehen, die Geschicke Roms auf Jahre hinaus zu bestimmen. Das Trio war, wie Cicero zu sagen pflegte, ein dreiköpfiges Monster, dessen mittlerer Kopf, der zweite Bruder Lucius, in vielerlei Hinsicht der gefährlichste war. Lucius Metellus empfing uns unter Aufbietung aller Insignien seines Imperium im Prunksaal des Statthalterpalastes, ein imposanter, gut aussehender Mann. Ohne sich zu erheben und ohne ein Wort der Einleitung sagte er, die Anstiftung einer Rebellion in einer römischen Provinz ist Hochverrat. Es ist ebenfalls Hochverrat, erwiderte Cicero, das Volk und den Senat Roms zu beleidigen, indem man deren Repräsentanten daran hindert, seine Pflicht zu erfüllen. Ach ja? Was ist das für ein Repräsentant Roms, der vor einem griechischen Senat eine Rede in dessen Muttersprache hält? Du stiftest Unruhe. Das werde ich nicht dulden. Unsere Garnison ist zu klein, um bei so vielen Einheimischen die Ordnung aufrechtzuerhalten. Mit deiner verfluchten Agitation machst du die Insel unregierbar. Ich versichere dir, dass sich der Unmut gegen Verres richtet, nicht gegen Rom. Verres! Metellus schlug mit der Faust auf die Armlehne seines Stuhls. Du benutzt ihn doch nur, weil du die Chance witterst, damit deine Karriere befördern zu können, du mieser kleiner Stänkerer. Schreib das auf, Tiro, sagte Cicero, ohne seinen Blick von Metellus abzuwenden. Ich will einen wörtlichen Bericht von diesem Gespräch. Derartige Einschüchterungsversuche werden von jedem Gericht zur Verhandlung zugelassen. Doch ich hatte viel zu viel Angst, um auch nur einen Finger zu rühren. Bei Ciceros letzten Worten war Metellus nämlich aufgesprungen. »Ich befehle dir«, sagte Metellus, »die heute Morgen gestohlenen Dokumente zurückzugeben. Und ich möchte den Statthalter mit allem gebotenen Respekt daran erinnern«, erwiderte Cicero gelassen, »dass er sich nicht auf dem Exerzierplatz befindet und dass er es mit einem freien römischen Bürger zu tun hat.« Metellus hatte die Fäuste in die Hüften gestemmt. »Ihr könnt die Dokumente jetzt zurückgeben, ohne großes Aufsehen, oder das Gericht wird dich morgen vor den Augen von ganz Syrakus dazu zwingen.« »Ich ziehe es vor, meine Sache vor Gericht auszutragen, wie immer«, sagte Cicero und neigte kaum merklich den Kopf. »Besonders, da ich weiß, welch unparteiischen und rechtschaffenen Richter ich mit dir, Lucius Metellus, würdiger Erbe des Verres, haben werde.« Wir kehrten sofort zu Flavius' Haus zurück und arbeiteten die ganze Nacht durch, um für den morgigen Auftritt vor Gericht vorbereitet zu sein. Ehrlich gesagt war mir nicht klar, was Cicero überhaupt erwarten durfte, außer einer Demütigung. Metellus würde nie zu seinen Gunsten entscheiden. Aber den Tapferen hilft das Glück. Es war der junge Frugi, der den Durchbruch schaffte. Es muss schon weit nach Mitternacht gewesen sein, als er plötzlich laut »Na also« rief und uns zu seinem Tisch winkte. Vor ihm lag eine Reihe von Wachstafeln, auf denen die Geldbewegungen des Steuerpächtersyndikats verzeichnet waren. Für sich genommen hatte die Auflistung der Namen, Datumsangaben und geliehenen Beträge keine Aussagekraft. Doch als Frugi sie mit der Liste verglichen hatte, die der Syrakuser Senat von den Leuten erstellt hatte, die Bestechungsgelder an Verres zahlen mussten, ergab sich eine exakte Übereinstimmung. Um zahlen zu können, hatten sie sich das Geld geliehen. Noch deutlicher wurde der Sachverhalt, als Frugi eine dritte Serie Wachstafeln vor uns ausbreitete, nämlich die mit den Eingangsbelegen des Steuerpächtersyndikats. An den gleichen Tagen waren exakt die gleichen Beträge von einer Person namens Gaius Verucius wieder beim Syndikat eingezahlt worden. Die Identität des Einzahlers war so primitiv gefälscht worden, dass wir alle lachen mussten. Verres hat also eine bestimmte Bestechungssumme gefordert, sagte Cicero, und hat obendrein von seinem Opfer verlangt, dass er sich das nötige Bargeld bei Carpinatius leiht und das sicher zu einem horrenden Zinssatz. Dann hat er das Geld bei seinen Steuerpächterfreunden reinvestiert. Damit war sein Kapital nicht nur geschützt, es hat auch noch Profit abgeworfen. Ein gerissener Schurke. Gerissen, gierig und dumm. Er legte ein kleines Freudentänzchen hin. Ich kann versichern, dass von all seinen Triumphen im Gerichtssaal der am nächsten Tag gewiss zu seinen süßesten gehörte, vor allem weil er juristisch gar kein Sieg, sondern eine Niederlage war. Carpinatius saß bereits auf seinem Stuhl und wartete auf uns. Er hielt sich für einen ziemlich gewieften Anwalt und präsentierte seinen Fall, indem er alle relevanten, seine These stützenden Gesetzesbestimmungen und Präzedenzfälle zitierte, dass nämlich Steuerunterlagen einer Provinz nicht beschlagnahmt werden dürfen. Ganz allgemein versuchte er den Eindruck zu erwecken, er sei nichts weiter als das gedemütigte Opfer eines übermächtigen Senators geworden. Cicero stand mit gesenktem Kopf da und spielte den Niedergeschlagenen so herrlich, dass ich mir nur mit Mühe das Lachen verkneifen konnte. Als er sich schließlich erhob, entschuldigte er sich für seine Handlungsweise, bat den Statthalter um Vergebung und versprach freudig, die Unterlagen an Carpinatius zurückzugeben, wobei es da eine kleine Sache gebe, die er nicht ganz verstünde. Er nahm eine der Wachstafeln. »Wer ist eigentlich Gaius Verucius?« Der bis dahin zufrieden lächelnde Carpinatius sah von einer Sekunde auf die andere aus, als hätte man ihm aus kürzester Entfernung einen Pfeil in die Brust geschossen. Cicero verwies nun mit einem Ausdruck der Verblüffung auf die zufällige Übereinstimmung von Namen, Daten und Beträgen in den Unterlagen des Steuerpächtersyndikats und der vom Syrakuser Senat geführten Liste mit den Bestechungsopfern. Carpinatius behauptet, dass ich keine Dokumente der Provinz beschlagnahmen darf. Ich gebe zu, nach dem Gesetz hat er recht. Aber an keiner Stelle in den Gesetzen steht, dass ich keine Abschriften machen kann, solange sie korrekt sind und ordnungsgemäß beglaubigt werden. Was ich brauche, ist Hilfe. Wer ist bereit, mir bei der Abschrift dieser Dokumente zu helfen, damit ich sie nach Rom bringen und dieses Schwein Verres zur Rechenschaft ziehen kann? Unzählige Hände schossen in die Höhe. Cicero suchte die angesehensten Männer der Stadt aus, Sizilier wie Römer, und bat sie, nach vorn zu kommen, wo jeder Freiwillige ein Dokument sowie eine Wachstafel und einen Griffel ausgehändigt bekam. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Carpinatius verzweifelt versuchte, durch die Menge zu Metellus vorzudringen und wie Metellus selbst mit verschränkten Armen vor seinem erhöhten Sitzplatz stand und wütend auf das Chaos in seiner Gerichtsverhandlung hinunterblickte. Schließlich drehte er sich abrupt um, ging die Stufen hinauf und verschwand in dem Tempel hinter ihm. Und damit endete Ciceros Sizilienreise. Lucius und Frugi allerdings blieben in Syrakus, um die Zeugen für ihre Reise nach Rom vorzubereiten. Wir erreichten Rom in den Iden des März, exakt 2 Monate, nachdem wir die Stadt verlassen hatten. Hortensius war in der Zwischenzeit nicht untätig gewesen und hatte eine komplizierte Scheinanklage auf den Weg gebracht. Und so schwadronierte der von Hortensius aus der Bedeutungslosigkeit hervorgeholte Nichtskönner Dasianus Tag für Tag vor gelangweilten Geschworenen vor sich hin. Und wenn Dasianus erschlaffte und sein Redeschwall abebbte, sprang der Tanzmeister selbst auf seine elegante Art ein. »So wie das bis jetzt läuft«, sagte Quintus zu Cicero, »schafft es Hortensius problemlos, das Gericht bis kurz vor den Konsulatswahlen Ende Juli zu beschäftigen. Danach ist deine eigene Wahl zum Ädil Anfang August. Das früheste wahrscheinliche Datum, an dem wir vor Gericht ziehen können, ist der 5. Und dann fangen Mitte August Pompeius Spiele an und die sind auf volle 15 Tage angesetzt. Und dann sind da natürlich noch die römischen Spiele und die plebejischen Spiele.« »Verdammt«, rief Cicero aus und schaute sich den Kalender an. »Tut eigentlich irgendwer in dieser erbärmlichen Stadt noch was anderes, als dabei zuzuschauen, wie sich Menschen und Tiere gegenseitig abschlachten?« Er war kampfbereit nach Hause gekommen und musste nun erkennen, dass Hortensius viel zu gerissen war, um ihm in offener Gerichtsschlacht gegenüberzutreten. Je länger Cicero brauchen würde, um den Fall vor Gericht zu bringen, desto mehr Geld würde ihn das kosten. In ein oder zwei Tagen würden unsere ersten Zeugen aus Sizilien eintreffen. Sie erwarteten natürlich, dass man ihnen Reise und Unterkunft bezahlte. Obendrein musste Cicero seinen Wahlkampf für das Ädilat finanzieren. Und würde er die Wahl gewinnen, dann müsste er auch noch das Geld auftreiben, das ihn das eine Jahr im Amt kosten würde. Es blieb ihm also nichts anderes als eine weitere peinvolle Sitzung mit Terentia. Am Abend seiner Rückkehr aus Syrakus aßen sie zusammen. Im Laufe des Abends ließ Cicero mich ins Speisezimmer rufen und sagte, ich solle ihm den Entwurf seiner Eröffnungsrede bringen. Terentia lag steif auf ihrer Liege und stocherte gereizt in ihrem Essen herum, während Cicero seinen Teller nicht mal angerührt hatte. Später hörte ich, wie er auf- und abging und ihr daraus vorlas. Mir wurde plötzlich klar, dass sie ihm eine Art Generalprobe des Prozesses abverlangte, bevor sie ihm noch mehr Geld vorschoss. Anscheinend hatte ihr Ciceros Vorstellung gefallen, denn am nächsten Morgen sorgte Philotimus dafür, dass uns ein Kredit von weiteren 50.000 Sesterzen eingeräumt wurde. Hortensius war ebenfalls aktiv. Mittels seines Sprachrohrs Dasianus hielt er den Gerichtshof für Erpressungen mit seiner öden Anklage auf Trab. Sein Vorrat an Gerissenheit war wirklich unerschöpflich. Zum Beispiel kannte seine Freundlichkeit gegenüber Cicero keine Grenzen. Anfangs fühlte Cicero sich geschmeichelt, doch dann erfuhr er, dass Hortensius und seine Anhänger das Gerücht streuten, die Geschworenen und Cicero hätten sich mit einer riesigen Summe dafür bestechen lassen, die Anklage absichtlich scheitern zu lassen, deshalb auch die Vertraulichkeiten in aller Öffentlichkeit. Als unseren überall in der Stadt in Mietskasernen eingepferchten Zeugen die Gerüchte zu Ohren kamen, gerieten sie in Panik wie Hühner, wenn der Fuchs um den Stall streicht. Cicero musste jeden Einzelnen besuchen und beruhigen. Als Hortensius das nächste Mal mit ausgestreckter Hand auf ihn zuging, drehte er sich einfach um. Hortensius lächelte und zuckte mit den Achseln. Was soll's? Für ihn lief ohnehin alles nach Wunsch und Verres überschüttete ihn zudem mit gestohlenen Geschenken. Die Konsulatswahl war für den 27. Juli festgesetzt worden. Am 23. sprachen die Geschworenen des Gerichtshofes für Erpressungen den ehemaligen Statthalter von Achaia von allen Anklagepunkten frei. Cicero, der sich von der Arbeit an seiner Eröffnungsrede losgerissen hatte und in den Senat geeilt war, um das Urteil der Geschworenen zu hören, registrierte teilnahmslos, dass Glabrio den Beginn der Anhörungen im Fall Verres auf den 5. August festsetzte. »Ich gehe davon aus, dass deine Ausführungen dann etwas knapper ausfallen werden«, sagte er zu Hortensius, der diese Bemerkung mit einem blasierten Grinsen quittierte. Die folgenden Tage waren die nervenaufreibendsten, die Cicero als Person des öffentlichen Lebens je durchgemacht hatte. Schon beim ersten Trompetenstoß und dem Hissen der roten Flagge über dem Ianiculum-Hügel war es keine Frage, wer die Wahl gewinnen würde. Hortensius und Quintus Metellus wurden von Verres und seinem Gold, von den Aristokraten und von Pompeius und Crassus Anhängern unterstützt. Wie es uralter Brauch vorschrieb, stand der scheidende erste Konsul Pompeius mit einem Auguren an seiner Seite am Eingang des Zeltes für den Wahlleiter. Als alle Kandidaten für die Konsuln- und Prätorenämter Aufstellung genommen hatten, stieg Pompeius auf das Podium und sprach das traditionelle Gebet. Danach begann die Abstimmung. und die Wähler hatten nun nichts mehr zu tun, als schwatzend herumzustehen, bis sie an die Reihe kamen. Um 11 Uhr, als die ersten Sonnenstrahlen auf den Janiculum-Hügel fielen, wurde die Wahl beendet und Pompeius verkündete die Sieger. Bei der Wahl zum Konsul hatte Hortensius vor Quintus Metellus gewonnen. Für das Prätorenamt hatte Marcus Metellus die meisten Stimmen erhalten. Während die Sieger von ihren jubelnden Anhängern umringt wurden, konnten wir beobachten, wie zum ersten Mal an diesem Morgen der Rotschopf des Gaius Verres in der vordersten Reihe auftauchte. »Der Puppenspieler macht seine Aufwartung«, bemerkte Cicero. Die Aristokraten schüttelten ihm die Hand und klopften ihm auf die Schultern. Man hätte meinen können, er wäre gerade zum Konsul gewählt worden. Scribonius Curio, ein ehemaliger Senator, umarmte Verres und sagte so laut, dass jeder es hören konnte, »Mit dem Ergebnis der Wahl steht wohl fest, dass dein Freispruch nur noch Formsache ist.« Wohin man auch hörte, alle waren einer Meinung. Cicero war erledigt und die Aristokraten wieder oben auf. Kein senatorischer Geschworener würde Gaius Verres je verurteilen. Die Aufmerksamkeit richtete sich nun auf die bevorstehenden Wahlen zum Ädilat, und es dauerte nicht lange, bis Cicero merkte, dass Verres hinter den Kulissen auch da mitmischte. Ranunculus, ein berufsmäßiger Wahlkampfleiter, der Cicero wohlgesonnen war, berichtete diesem, dass Verres jedem Stimmenkäufer, der seinen Wahlbezirk dazu bringe, Cicero nicht zu wählen, 5000 Sesterze versprochen hätte. Aber es kam noch schlimmer. Am Vortag der Wahlen trat der Senat unter Vorsitz von Crassus zusammen, um per Losentscheid zu bestimmen, welchen Gerichtshof jeder der designierten Prätoren nach seinem Amtsantritt im Januar übernehmen würde. Und das Unglaubliche geschah. Marcus Metellus, den das Los bereits zum Geschworenen im Verres-Prozess bestimmt hatte, war auch noch der Vorsitz des Gerichtshofes für Erpressungen zugelost worden. Selbst in seinen schlimmsten Träumen hatte Cicero damit nicht gerechnet. Crassus muss die Ziehung manipuliert haben. Jeder glaubt das, aber keiner weiß wie. Dieser Kerl gibt keine Ruhe, bis er mich als gebrochenen und zahlungsunfähigen Mann ins Exil gejagt hat. Er schleppte sich ins Arbeitszimmer und ließ sich auf seinen Stuhl fallen. Es war der 3. August, ein drückend heißer Tag. Man wusste kaum, wo man den Fuß hinsetzen sollte. Überall auf dem staubigen Boden lagen Aktenstapel aus dem Verres-Fall herum, Steuerunterlagen, eidesstattliche Erklärungen, Zeugenaussagen. Die Entwürfe für seine weitschweifige Eröffnungsrede, die immer wahnwitzigere Ausmaße annahm, bedeckte in wankenden Papyrusstapeln sein ganzes Schreibpult. Mit krächzender Stimme bat Cicero mich um einen Schluck Wasser. Ich wollte das Zimmer gerade verlassen, als ich ein Stöhnen und dann einen dumpfen Schlag hörte. Ich drehte mich um und sah, wie er vornübergekippt auf seinem Stuhl saß. Er hatte sich an der Pultkante den Kopf angeschlagen. Quintus geriet in Panik. »Los, hol Terentia«, rief er, »schnell!« Ich lief nach oben zu ihrem Zimmer, klopfte und sagte, dass es Cicero nicht gut gehe. Sie kam sofort heraus, lief nach unten und übernahm auf bewundernswerte Weise sogleich das Kommando. Sie kniete sich neben ihn auf den Boden, verlangte nach Wasser, zog dann einen Fächer aus dem Ärmel und fing an, ihm heftig Luft zuzufächeln. Dann half sie ihm aufzustehen und führte ihren unsicher einen Fuß vor den anderen setzenden Ehemann hinaus ins Atrium, wo die Luft nicht ganz so stickig war. Quintus und ich folgten ihnen. »Du bist nicht am Ende«, hörte ich sie mit fester Stimme sagen. »Du hast einen Prozess zu führen. Reiß dich zusammen.« »Das ist alles schön und gut, Terentia«, platzte es aus Quintus heraus, »aber das Neueste weißt du noch gar nicht.« Und dann erzählte er ihr von Marcus Metellus Ernennung zum Vorsitzenden des Gerichtshofes für Erpressungen und was das für Konsequenzen hätte. Mit Metellus als Richter hätten sie nicht die geringste Chance auf einen Schuldspruch, was bedeutete, dass ihre einzige Hoffnung jetzt sei, die Anhörung bis Ende Dezember abzuschließen. Das aber sei angesichts von Hortensius' Geschick, jedes Verfahren endlos in die Länge zu ziehen, so gut wie unmöglich. Sie hätten bis zum Beginn von Pompeius Spielen gerade mal 10 Gerichtstage, und die würde schon fast Ciceros Eröffnungsrede beanspruchen. »Er hat recht«, sagte Cicero, als sei er in dieser Sekunde wieder zu sich gekommen. »Ich muss meine Kandidatur zurückziehen«, murmelte er. »Eine Niederlage wäre schon demütigend genug, aber zu gewinnen und dann nicht die Mittel zu haben, um seinen Amtspflichten nachzukommen, das wäre noch demütigender.« »Jammerlappen«, sagte Terentia wütend und ließ ruckartig Ciceros Arm los. Wenn du schon beim ersten Rückschlag klein beigibst, ohne dich auch nur zu wehren, dann hast du nicht verdient, gewählt zu werden.« »Meine Liebe«, sagte Cicero in flehendem Tonfall und drückte die Hand gegen die Stirn, »wenn du mir erklärst, wie ich die Zeit besiegen soll, dann werde ich mich auf der Stelle wehren. Was soll ich tun, wenn ich nur 10 Tage habe, um meine Anklage vorzutragen und die Verhandlung dann wochenlang unterbrochen ist?« Terenzia beugte sich so weit zu ihm vor, dass ihr Gesicht nur wenige Zentimeter von seinem entfernt war. »Dann streich sie zusammen, deine Rede«, zischte sie. Nachdem sich seine Frau wieder in ihre Räume zurückgezogen hatte, ging der von seinem Nervenzusammenbruch immer noch geschwächte Cicero in sein Arbeitszimmer, setzte sich und starrte lange Zeit die Wand an. Dann sagte er plötzlich in grimmigem Tonfall, »Geh zu Pompeius und melde mich für heute Abend bei ihm an.« Pompeius' Haus war viel pompöser als das von Cicero. Ich übergab meine Nachricht dem Türwächter, der im Haus verschwand und kurze Zeit später mit Palikanos zurückkam. Der designierte Prätor wischte sich mit einer Serviette das fettige Kinn ab. »Na endlich«, sagte er auf seine direkte Art, »sag ihm, dass der Konsul ihn empfangen wird.« Cicero muss gewusst haben, dass Pompeius zusagen würde, denn als ich zurückkam, hatte er sich schon umgezogen und war startbereit. Er war immer noch sehr blass. Er wechselte einen letzten Blick mit Quintus, dann gingen wir. Wir sprachen unterwegs kein Wort. »Warte hier«, sagte er, als wir Pompeius' Haus erreichten. Es sollte einige Stunden dauern, bis ich ihn wiedersah. Schließlich jedoch machten sich Pompeius' Gäste schwankend auf den Heimweg. Viele konnten kaum noch gerade stehen, so betrunken waren sie. Es handelte sich um die übliche picenische Landsmannschaft, den ehemaligen Prätor und begeisterten Tänzer Afranius, Palikanos und Gabinius, Palikanos Schwiegersohn, dem man ebenfalls eine Vorliebe für Weib und Gesang nachsagte. Es hatte den Anschein, als sei Cicero da in ein wahrhaftiges Veteranentreffen geraten. Nur der ernste und gebildete Varro konnte als einigermaßen geistesverwandter Gesprächspartner für Cicero in Betracht kommen, zumal er wenigstens nüchtern war. Cicero verließ das Haus als Letzter. Als Pompeius' Haus in sicherer Entfernung hinter uns lag, lehnte er sich an eine Hauswand und übergab sich. Was er mit den Konsuln besprochen hatte, sagte er niemandem. Im Morgengrauen des folgenden Tages gingen wir wieder zum 2 Meilen entfernten Marsfeld. Die 2. Wahlrunde stand an. 34 Männer waren zu wählen, 20 Senatoren, 10 Volkstribunen und 4 Ädile. Was hieß, dass es einfach zu viele Kandidaten gab, als dass man die Abstimmung einfach hätte manipulieren können. Außerdem zählte die Stimme eines Aristokraten ebenso viel wie die eines Proletariers und somit war alles möglich. Die Leitung dieser zusätzlichen Wahlgänge oblag Crassus, dem 2. Konsul. Da an diesem Tag auch die Bürgerlisten auf den neuesten Stand gebracht wurden, waren Zehntausende in die Stadt geströmt, um sich registrieren zu lassen, so dass es auf dem Marsfeld bis hinunter zum Fluss vor Menschen wimmelte, als wir eintrafen. Nachdem der Augur sein Einverständnis erteilt hatte, trat Crassus aus dem geweihten Zelt und die Kandidaten versammelten sich vor seinem Podium. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass einer von ihnen Julius Caesar war, der sich zum ersten Mal um einen Sitz im Senat bewarb und in diesem Moment mit Cicero plauderte. Beide Männer kannten sich schon lange und Caesar, der 6 Jahre jünger als Cicero war, hatte auf dessen Empfehlung hin bei Apollonius Molon auf Rhodos Rhetorik studiert. Wer Caesar an jenem Morgen in seiner weißen Toga sah, wie er nervös an seinem schütteren Haar zupfte, der hätte sich schwer getan, in ihm etwas anderes zu sehen als in jedem anderen der jungen Kandidaten. Einen großen Unterschied gab es allerdings. Wahrscheinlich waren nur wenige so arm wie er. Um zur Wahl antreten zu können, hatte er sich bestimmt hoch verschulden müssen, denn er lebte in sehr bescheidenen Verhältnissen in Subura zusammen mit Mutter, Frau und Tochter. Seine Abneigung gegen die Aristokraten folglich war für diese weit gefährlicher, als es die von Cicero jemals war. Aber ich greife vor. Traditionell stimmten die Wähler aus dem Wahlbezirk Subura als Erste ab. Trotz seiner jahrelangen Bemühungen um ihre Belange entschieden sie sich jedoch nicht für Cicero. Das muss ein harter Schlag für ihn gewesen sein, legte er doch nahe, dass Verres Stimmenkäufer gute Arbeit für ihr Geld geleistet hatten. Wie zu erwarten, unterlag Cicero auch in Verres Heimatbezirk Romilia. hatte aber am Nachmittag schon sage und schreibe 16 Bezirke gewonnen, so dass ihm zum Sieg nur noch 2 fehlten. Verres jedoch gab sich noch nicht geschlagen. Ich konnte sehen, wie er nach wie vor Wähler bearbeitete, die noch nicht abgestimmt hatten. Eine schrecklich lange Stunde hatte es den Anschein, als könnte das Ergebnis noch kippen. Die Sabbatini stimmten nicht für Cicero und auch Publilia ging verloren. Als Cicero in Skapje die Mehrheit nur hauchdünn verfehlt hatte, war es schließlich der Bezirk Falerne, der ihm den entscheidenden Sieg brachte. 30 Bezirke hatten bis jetzt abgestimmt, 18 für Cicero, 5 mussten noch an die Urnen. Unwichtig, er hatte es geschafft. Verres war nicht mehr zu sehen. Cäsar, dessen Sprung in den Senat gerade verkündet worden war, schüttelte Cicero als erster die Hand. Ich sah, wie Quintus triumphierend die Fäuste in die Luft reckte, während Crassus wütend ins Leere starrte. Gegen alle Widerstände hatte es Marcus Cicero zum Ädil von Rom gebracht.